Wie würde ich mich fühlen, wenn ich anders wäre? Eine der besten Methoden, um das niederträchtige Verhalten aufzugeben, besteht darin, sich zu fragen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie nicht mehr so wären. Wie würde es mir gehen, wenn ich mir den Stock aus dem Hintern ziehen und nicht mehr jeden dazu bringen wollen würde, alles immer genau so zu machen, wie ich es gerne hätte? Malen Sie sich dann aus, es wäre schon soweit. Wie würde sich Ihr Körper anfühlen? Wofür würden Sie den Freiraum in Ihrem Kopf nutzen, der sonst für giftige Gedanken über die ganzen Vollpfosten in Ihrer Umgebung reserviert war, die sich nicht an Ihre Vorgaben hielten? Wie würde es sich anfühlen, losgelassen zu haben? Atmen Sie tief durch. Stellen Sie es sich bildlich vor. Lernen Sie diese Vorstellung lieben und schmeißen Sie das alte Verhalten dann über Bord. Drittens, werden Sie nicht zum Mittäter. Erkennen Sie bei den komplizierteren Fällen, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, aber unbedingt helfen wollen, den Unterschied zwischen Hilfe und Beihilfe. Wenn Sie eine helfende Hand ausstrecken, haben Sie dann das Gefühl, hinabgezogen zu werden? Oder unterstützen Sie den anderen dabei, sein Potenzial auszuschöpfen? Ist er Ihnen dankbar? Oder hält er Ihren Beistand für eine Selbstverständlichkeit? Nutzt er Ihre Hilfe, um sich aktiv in die richtige Richtung zu bewegen? Oder braucht er immer mehr, mehr, mehr? Nur noch dieses eine Mal, zum 50. Mal. Achten Sie darauf und vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl. Wenn Sie jemandem helfen und er die Gelegenheit auch wirklich nutzt, steigert das die Frequenz aller und Sie fühlen sich gut. Wenn Sie ihm dadurch nur ermöglichen, so weiterzumachen wie bisher, fühlen Sie sich schwer und möglicherweise gekränkt. Es macht zwar keinen Spaß, jemanden sich selbst zu überlassen, dem es richtig übel geht, doch wenn Sie ihn immer wieder rausboxen, wird er nie aufwachen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Warum auch? Er hat ja Sie. Jemanden, der ihm immer eine Mitleidsparty schmeißen wird. Auch die Verweigerung von Unterstützung kann ein Zeichen von Zuneigung sein. Viertens. Schicken Sie Menschen, die Ihnen nicht gut tun, in die Wüste. Egal, wie sehr Sie an sich selbst arbeiten, wie nachsichtig Sie sind und wie gut es Ihnen gelingt, loszulassen. Manche Menschen sind einfach hoffnungslos gestört. Es ist zu schmerzhaft, Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie würden sich lieber den Flöhen von 1000 Kamelen aussetzen, als mit diesem Typen einen Kaffee trinken zu gehen. Es geht hier nur darum, zu lernen, zu lieben und sich zum Bestmöglichen selbst aufzuschwingen. Nicht um die Frage, wie viel sie ertragen können. Das eine ist die Einsicht, die sie aus dem nicht so tollen Verhalten ihrer Mitmenschen ziehen können. Das andere, genauso wichtige, ist, dass sie erkennen, wie sie Menschen loswerden, die chronisch von sich selbst besessen sind. Das heißt, gewalttätig, vorwurfsvoll, negativ, kontrollsüchtig, eifersüchtig, gefühlschaotisch, manipulativ, selbstmitleidig, weinerlich, pessimistisch oder gemein zu Tieren. Und das geht so. Füttern Sie zunächst Ihren Kopf. Wie schon gesagt, die Menschen, die wir in die Wüste schicken sollten, sind oft diejenigen, die wir lieben. Oder zumindest sehr mögen, weil sie auch gute Eigenschaften haben. Somit können einem die Schuldgefühle echt in die Quere kommen, wenn man versucht, das Richtige zu tun. Bleiben Sie stark. Machen Sie sich klar, dass Sie nett zu sich selbst sein wollen, nicht fies dem anderen gegenüber. Erinnern Sie sich daran, dass Sie danach streben, die höchste Version Ihrer selbst zu sein, statt sich auf das niedrige Niveau des anderen hinabzubegeben. Das kann Ihnen die nötige Kraft verleihen, um sich des anderen zu entledigen. Drücken Sie dann die Auswurftaste. Woran Sie beim Unkrautjäten auch unbedingt denken müssen, ist, sich nicht zu einem Mitspieler in einem Drama machen zu lassen. Durchtrennen Sie das Band so schnell und einfach wie möglich, ohne oder fast ohne Diskussion. Wenn jemand Ihnen gegenüber so wenig Einfühlungsvermögen an den Tag legt, dass Sie ihn aus Ihrem Leben ausschließen müssen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er nicht mit diesem Schritt gerechnet hat. Daher könnte die Debatte, warum sie die Beziehung beenden wollen, den Rest ihres Lebens andauern, wenn sie das zulassen. Schieben Sie wichtige Termine vor. Blenden Sie den anderen aus. Entwöhnen Sie ihn ohne jede Erklärung. Je lauter derjenige schreit, desto beschäftigter sollten Sie tun. Wenn eine Aussprache unvermeidlich ist, denken Sie daran. Sie haben bereits beschlossen, die Verbindung zu kappen. Lassen Sie sich nicht darauf ein, die Entscheidung oder die Probleme durchzukauen. Teilen Sie Ihrem Gegenüber einfach mit, dass die Beziehung für Sie nicht funktioniert, dass Sie sich nicht wohl mit ihr fühlen, dass Sie sie beenden müssen, dass hier nichts mehr zur Diskussion steht. Beziehen Sie sich nur auf sich, liefern Sie dem anderen keine Argumente. Fünftens. Lieben Sie sich selbst. Glühend, treu und selbstbewusst.